Blue AG, Anna Meyer, hallo. Was kann ich für Sie tun? Ah, verstehe. Haben Sie schon probiert, den Router neu zu starten? Oh je, da kann ich Ihnen leider nicht helfen. Dafür muss ich Sie erst einmal in die Abteilung Störungen verbinden, ja? Einen Moment bitte. Blue AG Osmeier, Abteilung Störungen. Hallo. Handelt es sich bei Ihrem Anliegen um die Rufnummer, von der Sie gerade anrufen? Alles klar. Bitte geben Sie mir noch Ihre Kundennummer, Geburtstag und Ihren Vor- und Nachnamen an. Prima, vielen Dank. Was kann ich denn für Sie tun? Betrifft Ihr Anruf eine Störung, Ihr Handy oder Internet? Ich verstehe, aber da bin ich jetzt selbst überfragt. Ich leite Sie am besten in die Abteilung für Internetstörungen weiter. Einen Moment bitte. Hallo, mein Kollege meinte, dass Sie ein Problem mit dem Internet haben. Aus Datenschutzgründen müssten Sie mir bitte nochmals Ihre Kundennummer, Ihr Geburtsdatum und Ihren Vor- und Nachnamen mitteilen. Okay, vielen Dank. Lassen Sie mich mal nachschauen. Oh, okay. Ah, ich sehe, es hat heute eine Störung gegeben in Ihrem Gebiet. Die sollte allerdings inzwischen behoben sein. Können Sie nochmal probieren, ob Sie jetzt eine Verbindung bekommen? Okay. Haben Sie schon überprüft, ob das Ethernet-Kabel richtig eingesteckt ist? Und, funktioniert es jetzt? Wunderbar, das freut mich. Kann ich noch irgendwas für Sie tun? Nein? Wunderbar, dann wünsche ich Ihnen noch einen schönen Tag. Auf Wiederhören. Ende des Fallbeispiels. Klicken Sie bitte jetzt auf den Button Weiter und beantworten Sie die folgenden Fragen. Danke.